Erster bezahle El baute die Lade aus Akazienholz. Sie war 2,5 Elle lang. Zweiter er überzog sie innen und außen mit Gold. Er machte einen goldenen Rand darum. Dritter er goss 4 Ringe aus Gold für die Füße. Er machte 2 Ringe an jede Seite. Vierter er machte Stangen aus Akazienholz. Er überzog die Stangen mit Gold. Fünfter er steckte die Stangen durch die Ringe. So konnte man die Lade tragen. Sechster er machte einen Deckel aus reinem Gold. Er war 2,5 Elle lang. Siebter er machte 2 Engel aus Gold. Er hämmerte sie an die Enden vom Deckel. Achter ein Engel war links und ein Engel war rechts. Er machte sie fest an den Deckel. Neunter die Engel breiteten ihre Flügel über den Deckel aus. Sie sahen sich gegenseitig an. Zehnter er baute den Tisch aus Akazienholz. Er war 2 Ellen lang und 1 Elle breit. Elfter er überzog den Tisch mit reinem Gold. Er machte einen goldenen Rand um ihn. Zwölfter er machte eine schmale Leiste um den Tisch. Er machte einen goldenen Rand an die Leiste. Dreizehnter er goss 4 goldene Ringe. Er machte sie an die 4 Ecken der Beine. Vierzehnter die Ringe hielten die Stangen fest. So konnte man den Tisch tragen. Fünfzehnter er machte die Stangen aus Akazienholz. Er überzog sie mit Gold. Sechzehnter er machte Schüsseln, Schalen und Kannen aus Gold. Diese waren für den Tisch. Siebzehnter er machte den Leuchter aus reinem Gold. Er hämmerte den Fuß und den Schaft. Achtzehnter der Leuchter hatte 6 Arme. 3 Arme waren links und 3 Arme waren rechts. Neunzehnter an jedem Arm waren 3 Blüten aus Gold. Alle 6 Arme sahen gleich aus. 20. am Schaft des Leuchters waren 4 Blüten. Sie sahen aus wie Mandelblüten. 21. unter jedem Paar von Armen war 1 Blüte. Das war bei allen 6 Armen so. 22. die Blüten und Arme waren aus 1 Stück Gold. Alles war aus reinem Gold. 23. er machte 7 Lampen aus Gold. Er machte auch kleine Scheren und Pfannen. 24. er verbrauchte viel Gold für den Leuchter. Es war 1 ganzes Talent Gold. 25. er baute den Altar für den Weihrauch. Er war quadratisch und 2 Ellen hoch. 26. er überzog den Altar mit reinem Gold. Er machte einen goldenen Rand darum. 27. er machte goldene Ringe an die Seiten. Dort steckte man die Stangen hinein. 28. er machte die Stangen aus Akazienholz. Er überzog sie mit Gold. 29. er machte das heilige Öl. Er machte auch den gut riechenden Weihrauch.